Die Autokoleriker sind wieder unterwegs. Bei der nächsten Möglichkeit bitte wenden. Ich soll das jetzt halten. So, dass man das mal irgendwie ins Mikro irgendwie reinsprechen tut. Also hier ist voll. Nee, hier ist nicht mehr frei. Ja. Aspirin-Effekt. So. Ja. Ja. Ab nach Offenbach Ost. Hast du mal rausgefahren, so. Ja. Was geht da? Na, dann. Jetzt traust du dich wieder nichts zu erzählen. Ja, kaum das ist ja jetzt das Mikrofon an und dann muss du hältst doch nur ein Buch in der Hand. So, das ist doch nun nichts weiter. Ja, aber ich sehe doch haargenau, wo das Mikrofon ist. Ach, das ist. Nee, das sieht man nicht. Sei froh, dass ich das andere nicht dran habe. Da wäre ich total gehemmt jetzt, wenn ich auf diese ganze Zeit auf diesen komischen silbernen Klotz da gucken will. Ja, wenn wir überhaupt aufgucken. Ne? Na, weiß ich nicht, ich mach mal einen Check. Pause, 1, 2, na, ja, nee, nimmt auf. Der nimmt volle auf. Granate. Hat man nachher wieder. Oder besteuert. Oh, oh, oh, oh. Naja, das kann man aber alles reparieren. Mach mal zu, und, als wäre da nichts. Und ab wann geht's los und ab wann wird geschnitten? Gar nicht. Gar nicht. Es ist einfach so freisprechen. Sehr schön. Quasi. Ja! Licht anmachen. Guck mal da. Mach mal hier. Dein Lieblingsautowerkstatt. Scheiß ATU. Autotodunger! www.autototunger.de. Wer sein Auto liebt, der es geht. Gibt aber auch noch Pitfuck. Und das ist eine Regel. Also wenn man jetzt einen erwähnt, muss man dann auch immer noch was anderes erwähnen. Ach, so Scheiße. Praktisch okay. So von wegen Schleichwerbung. Das heißt dann hier, Autototunge hätte uns gesponsert. Ja, praktisch den Sarg. Was ist denn da vorne los? Guck, und ich sag's. Und so entstehen hier die Unfälle. Was? Ah! Hup doch mal! Ist ja, nee, das ist schlecht für die Atmo. So. Immer schön geschmeidig. Naja, das ist halt Dietzenbach, was willst du erwarten? Das ja, das ist nicht erwarten. Also für alle, die es nicht wissen, Dietzenbach in Moloch. Im Rhein-Main-Gebiet ist. Mordo! Moloch. Man sagt immer Offenbach wäre schlimm, aber Dietzenbach ist, glaube ich, noch viel schlimmer. Heute fahren wir mal anders als sonst. Heute fahren wir anders? Guck, ich zeig dir jetzt mal. Ja, kenne ich doch alles. Da fährst so, du dann da hinten rum und dann kommst hinten, du. Ja, dann kennst du das doch. Ja. Warte mal. Ist jetzt die Frage, wird es da eher grün oder da? Ich sag dir, es wird geradeaus wird's grün. So, also. Ah, ja. Jetzt ist es eh zu spät, jetzt kannst du nicht mehr rüberziehen. Ja, weil hier ein durchgezogener Strich ist. Habe ich doch gesagt, rechts wird zuerst. Gut, dass wir das heute aufnehmen. Kann ich immer sagen, geradeaus wird es eher grün. Ja. So, und was geht hier ab? So, was gibt es denn hier jetzt Gutes? Gut. Guck mal, DM. Es gibt auch noch Müller und. Lidl. Rossmann gibt es auch noch. Rewe. Edeka. Machtcafé, was gibt's denn da? Brötchen. Dölker. Autoschilder. Ja. Also wir fahren jetzt hier praktisch durch das offizielle Gewerbegebiet von Dietzenbach. Guck mal, da ein Ramschladen. Ja, mit dem Smiley vorne drauf. Ja. Ach, guck, da kommt die Bahn gerade. Schon ist sie da? Ja, aber wir sind schneller, pass auf. Wart up. Ist, meinst du? Na, so garantiert nicht. Es ist immer die Straße, wo die Leute einfach mal. Ja, aber ich sag das ja. Erlegen. Vielleicht hänge ich mich jetzt hier ein bisschen zu weit raus, ja? Aber es ist halt doch noch Offenbach, ja? Nee, das ist Kreis Offenbach. Das ja, ist, aber das. Du, guck mal, die Bahn ist schneller als wir. Ja, aber die hättest du gar nicht mehr gekriegt. Merkst du was? Okay, musst du jetzt auch wieder recht geben. Oh, eine Moschee. Aber was eine ganz beschissene Idee ist. Ja. Wenn man denkt, man könnte von Offenbach-Bieber mit dem Bus nach Offenbach-Stadtmitte fahren. Mit Bus? Ja, weil ja. Schon ein paar Tage her. Ne? Da waren so ein paar Spackos, die haben sich gedacht, wir laufen jetzt mal auf den Gleisen. Okay. Deswegen Vollsperrung. Ich habe mir gedacht, nimmst du den Bus. Mhm. Ne? 50 Minuten meines Lebens für einen Arsch. Denn als ich im Bus drin saß, ist die Fuckbahn wieder weitergefahren. Also auch hier ein expliziter Kran am besten. Explicit. Ja, weil er hat Fuck gesagt. Ach so. Oh nee, ich habe ja vorhin schon Pitfuck gesagt. Müssen wir das rausschneiden? Nee. Weil wir explizit dran machen nicht. Machen wir einfach die 18er-Version draus. Ja, wie nennen wir dann die ganze Chose hier eigentlich? Unterwegs im Auto. Ne? Das ist ja blöd. Das klingt ja blöd. Warum gehen wir eigentlich nicht hierhin? Hier gibt's Ruffet. Zwei Leute pöbeln Leute aus dem Auto an. Nein. Ey, jetzt mal ganz ehrlich. Guck mal hier. Nein, aber viel wichtiger für freitags. Ja. Hier gibt es Mittagsbuffet. Ah, siehst du mal, was man hier alles sieht. Ja, jetzt. Das ist so eine Bäckerei. Kann man sich auch mal Ideen holen. Was ist denn das? Warum waren wir hier noch nie? Ja, keine Ahnung, weil es sich das nie ergibt. Jetzt komm, Vater. Oh, der Vater tot. Ach, guck mal, da waren wir im China-Imbiss gewesen. Und hat man über den Zebrastreifen. Wärst du doch nur geradeaus gefahren. Idiot. Ja, und du? Ja. Jetzt lässt er die Oma da rum. Ach, Mann. Ja, aber einen steilen Schaf. So, hier kriegen Sie live. Das Schaf möchte ich bitte rausstreichen. Nein, hier wird nichts gestrichen. Das bleibt alles so. Oder hier wird nichts geschnitten. Hier wird nichts geschnitten. Und auch geraschelt wird hier, wenn es geht. Sorry. Herzlich sorry. Wenig. Sorry. Oh, jetzt kommt das zweite iPhone ins Spiel. Ja, jetzt geht's los. Hoffentlich gibt es keine elektromagnetischen Störungen. Bitte nichts reinspielen, was wir nachher sonst die böse GEMA, die liebe GEMA uns genau. rausschneiden. Freundlich unterstützt von der GEMA. Das wollen wir ja alles nicht. Nee. So, Achtung. Was jetzt? Was willst du jetzt vorlesen? Ach, du kriegst sie denn jetzt. Naja. Achso. So. War jetzt nichts zum Vorlesen? Nee, es war nichts zum Vorlesen. War privat? Ja, sozusagen. Stefan ist krank. Wer ist krank? Stefan. Schon wieder. Ah, das kannst du doch so nicht sagen. Was soll denn das? Der war doch heute da. Ja. Jetzt ist er krank. Ja. Oh. Ging mir auch nicht gut. Naja, gut. Sollen wir den Namen rausstreichen? Ich finde, wir sollten den Namen rausstreichen. Nee, ach, das ist ja ein Sammelbegriff, das ist ja kein Name. Kann ja jeder sein, ne? Ja. Ja. Nein, das ist ja. Ah, ist ja sehr gut, dass die Anzeige da steht. Buchstaben um, schon wird mein Name draus. Richtig. Ja. Mhm. Aber ich bin nicht krank, noch nicht zumindest. Noch nicht. Du darfst nicht krank. Wahrscheinlich nächste Woche volle Kanne. Sobald wir los sind, Flieger sitzt. Der erste Whisky und dann schön. Ja, Whisky wird mir dann wahrscheinlich sogar eher noch helfen. So, da tut mir leid, ich muss jetzt einen trinken, weil das ist Medizin. Denke mal dran, das ist aus therapeutischen Gründen. Ja. Du musst vergessen. Ja. Temporäres, selektives Löschen. Reboot-System. Guck mal hier. Griechischer Stil mit Säulen. Nee, ist mehr römisch dann, oder? Postmoderner Wiesenbacher Stil. Ich führe das mal weiter. Römisch. Mach mal. Was gibt es da so für Volksgruppen, die so ähnlich klingen und die so vor dem Hintergrund und. Na gut. Sollten jetzt nicht politisch. Nee, Roma. Ach so. Ja. Oma. Nee, weiß ich schon. Also die haben Geld. Wer, die Römer oder die Roma? Ja, die Roma. Deine Oma? Wir sagen jetzt mit Absicht nicht. Ach so, wir nennen... Roma. Nein, also... Ja, sag's mal. Den Zigeuner sagen wir nicht. Piep. Ach so. Du darfst dich dadurch nicht, kannst du mich weiterreden? Ja. Also piep, piep, piep, piep. Jetzt machen wir nicht piep. So, das tut mir nachher weh auf dem Ohr. Achso. Es könnte sein, dass er übersteuert hat. Ja. Tut mir leid. Schauen wir mal. Da. Ist ja erstmal nur ein Experiment. Test. Test. Und das gibt's dann wo zu hören? Wo sind wir dann live? Weiß ich noch nicht. Also erstmal gucken, was es überhaupt ist. Ob es irgendwie verwendbar ist und dann vielleicht erstmal auf Soundcloud so für den. Oh ja, für den interessierten Nutzer. Habe ich auch. Wenn man das offiziell macht, dann muss ich da sowieso nochmal einen extra, nicht Account, aber einen extra Podcast erstellen. Einmal Podcast-Hoster. Achso, ja. Ja, ja. Ich bin ja 35, ne? Ja. Ich kenne mich ja damit nicht mehr so gut aus. Deswegen will ich es dir mal erklären, beibringen. Aber das Problem ist, ich kenne mich da selbst noch nicht so gut aus. Ich bin da selbst noch ein relatives Newbie. Sagt man das so? Newbie? Newbie? Keine Ahnung. Newbie! Ich ein bisschen. Ich habe jetzt auch heute erst Atmo gehört. Ja, also von daher, ich leg mein Handy da ab. Achso. Was für ein Atmo? Ja, genau, siehst du. Achso. Was ich gesagt habe. Ja. Die Atmo. Nicht hupen. Ja, genau. Wegen der Atmo. Ja. Ja, es gibt ja atmosphärische Podcasts. So wie man jetzt hier wahrscheinlich das ganze Zeit das Motorgeräusch hört. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber das sehen wir ja dann. Nicht extra. Und dann gucken wir mal, was so wird. Wusstest du, dass meine Handyschale schon kaputt ist? Nein, ich wusste noch nicht, dass deine Handyschale schon kaputt ist. Das ist voll assi, ey. Was heißt denn schon? Wie lange hast du... Achso, da. Ah, eingerissen. Ja jetzt auch. Also der Herr, wenn das mal jemand wissen möchte, hat noch ein 3G. Ist. Dass er jetzt nicht mehr unterstützt wird, oder wie war das? Doch. Volle iOS 6 unterstützt. Volle ne? iOS 6, ne? Aber iOS 6.5 dann nicht mehr. Ja, das wird sicherlich so sein. Wenn es 6.5 überhaupt gibt. Na, die fucking Kunststoffschale reißt. Oh. Piep. Nee, du darfst, also wie gesagt. Ich finde ja dafür, wir sollten eigentlich einen 18 Plus Podcast machen. Ja, explicit. Genau. Das ist das, was bei iTunes mit diesem Explicit-Stempel unterwegs ist. Siehst du, habe ich auch wieder was gelernt. Echt? Ja. Ah. Da kannst du von ausgehen, dass da so ein bisschen... Was Härteres drin ist? Da also... Muss nicht. Also ist nicht darf. Zwang, aber darf. Oh. Da muss man... Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert tatsächlich. Ob dann irgendwo mal ein Alter abgefragt wird... Kommen wir da überhaupt bei den Sitten? Also gut, ich meine, die gehen ja von aus, du musst dich ja eh mit Kreditkarte anmelden. Ach so, alles klar. So, aber je nachdem, also wenn da jetzt, das ist eh für den Arsch, Entschuldigung, aber nee, brauchst du nicht piepen. weil die Kids, die mit Papis iPad spielen oder mit Papis iPhone oder mit sonst was, die laden sich eh runter, was sie wollen. Ist das gerade egal, weil Papi registriert ist. Ne? Stimmt. Ja. Somit zum guten Jugendschutz. Ja. Voll für den Arsch. Ja. Ja. Weil. Ja, wie nennt man das? Ach ja, warte mal, wie nennt man denn das? Wie nennt man denn das, was der Robert ist? Also wenn das heißt. Robert! Sonst ein relativ ausgeglichenes Kerlchen. Aber sobald er im Auto sitzt. Ach so. Mit der aggressiv. Akrobert. Lenkrad-Choleriker. Ja. Oder. Dann machen wir halt Autokoleriker. Also die sowas. Autokoleriker? Die Autokoleriker. Liebe Hörer, Sie dürfen abstimmen. Ah, die Autokoleriker. Oder Lenkrad-Choleriker. Dann wäre ja nur ich. Weil das ist ja kein Lenkrad. Ich zeige dir, was ist hier eins. So ein Beifahrer-Lenkrad. Hättest du die Mob, könnten wir einfach tauschen. Ja, das nächste Mal tauschen wir dann, ja. Heute ist der Alex mal der Lenkrad-Choleriker. So ein bisschen wie Grönemeyer. Was soll das? Was gibt's noch? Ja, ich überlege gerade. Was ist man denn noch, wenn man im Auto unterwegs ist und schimpft? Im Auto leicht entflammbar. Asoziale. Nee, Autokoleriker gefällt mir Autokoleriker. Schon ganz gut. Dann sagen, machen wir es einfach so. Wir haben die Macht, wir sind die Autokoleriker. Tut uns leid, Abstimmung die ist somit. Die Autokleriker. Hier werden alle Themen besprochen, die andere nicht anfassen möchten. Oder auch die andere schon 100.000 Mal angefasst haben. Ja, genau. Oh, war da jetzt Blitzer? Nee, war keiner. Nee, war keiner. Hab ich. Das ist 30er Zone. Wenn nicht, wärst du, glaube ich, zu schnell gewesen. Ja, 30er Zone und 100%. Dann mit 60. 100%? 200%. Oh mein Gott. Oh, kein Wunder, dass es kaputt ist. Hat ja super funktioniert, der Plan. Das ist ja auch eine Scheißstelle. Ja, da war ich, legst du das auch dahin auf die Scheißstelle. Autokoleriker. Ich sag's doch. Ich hab gedacht, wir sind Autokleriker. Autokleriker. Ah, das ist dann doch noch zu entscheiden. Weißt du was? Ja. Wir sollten einfach würfeln. Ja, eins die Kleriker und. Und zwei die Choleriker. Was ist schon los? Was ist denn die eins? Und wenn man eine 6 würfelt? Ich denke gerade noch drüber nach. Das ist noch nicht ganz ausgereift. Das wird, ich würde eher sagen, Münze werfen. Ich glaube, da ist die Chancenverteilung bei zwei gut. Namen schon ja, besser. Ja. Also man sagt, wenn man eine 6 würfelt, man darf dann nochmal würfeln. Bei der 5 muss man so rausgehen. Bis, die 1 würfen. Dann sagt man, die 1 war ja, weiß ich nicht mehr. Genau. Die Choleriker. Nein, die Kleriker. Nein, Choleriker. Ah, ja. Das ist doch mal würfeln. Dann könnte es natürlich sein. Nochmal? Ja. Bis dahin haben wir es wieder vergessen. Ja, dann müssen wir aber so viel würfeln, dass wir dann ein gemitteltes Maß errechnen können. Von dem, was da ja. erwürfelt wurde. Oder wir nennen es einfach die Autokloheriker. Das wäre dann eine Mischung aus beiden. Richtig, somit würde es jedem gefallen. Kloheriker? Die Kloheriker. Mit drei O oder mit mehreren Hs. Klohoheriker. Da können wir uns aber die Klobizeriker nennen. Diskussion über Namen ist erstmal langweilig, glaube ich. Guck mal, schon wieder ein Burger King. Es gibt aber auch einen McDonald's. Kentucky und Fried Chicken. Was jetzt nur noch KFC heißt. Oh, Entschuldigung. Weißt du warum? Hatten wir das gestern erklärt? Ja, ich war nicht dabei gewesen. Außerdem gestern. Ah, ja, doch, ja, gestern. Gestern war ich im Taunus. Ich habe gedacht, du wärst letzte Woche im Taunus gewesen. War ich auch schon im Taunus. Warum kommst du denn nicht vorbei, wenn du im Taunus bist? Ja, weil wir wo ganz anders waren. Was? Oschel. Ja, Oschel ist direkt nebenan. In Oschel. Nein. Wieder in Oschel. Nee, letzte Woche war ich in, wie heißt denn das, da wo es mein Taunuszentrum ist? Der Sulzbach. Sulzbach. Ja, das ist ja vor dem Taunus. Nee, dann. Wie sieht er vor? Entschuldigung. Das ist ja so, wie als wenn du sagst, Dietzenbach wäre auf dem Bach. Also für mich war eben gerade die Grenze sehr schwimmend. Also der Weg von hier bis hier. Komm, da musst du durch einen langen, tiefen, dunklen Wald, wo die Räuber sind und die ja. Blitzgeräte. Und die Blitzgeräte. Offenbacher Blitzgeräte. Ja. Ja. Oh, nee, und da war, und da hatten wir das von KFC, weil das die Leute wohl abschreckt, dass es Fried heißt, also frittiert. Also. Wieso? Ja, weil Fett. Ah. Und dann habe ich gesagt, dann frittieren. Stelle ich mich jetzt demnächst vorm KFC, das heißt frittiert. Genau. Ich meine. Wissen Sie, für was das F steht? Das heißt frittiert. Oder so Schilder basteln, weißt du? So, das geht das doch ist nicht. Alles frittiert. Nein. Das kann man doch nicht machen. Bis auf den Mais ist ja alles frittiert. Und der Krautsalat. Und der, der Krautsalat natürlich noch. Ja, wobei, da weiß ich nicht so genau. Ist wieso, der ist auch lecker. Ja, kann man empfehlen. Vielleicht ist er auch frittiert. Aber ich glaube, du kannst alles frittieren. Man kann alles frittieren. Du kannst bestimmt auch einen Bleistift frittieren und der schmeckt dann schon lecker. Ich habe sogar schon mal in einem Podcast gehört, dass man sogar einen Truthahn frittiert hat. Oh, da hat's gekracht. Da hat es, glaube ich, gekracht. Ja, da hat es. Also gekracht? Da, also da, also, nee. Also da. Oder steht da einfach nur? Nö, da steht da nur. Nee, Fakt. Oder? Das ist ein offizieller Parkplatz. Hin auf den Gas. Ja, wo wir wieder dabei wären. Hier passieren wunderliche Dinge. Also es war jetzt zumindest kein Zweiter dran beteiligt. Hey, vielleicht ist es vielleicht der, hat er sich auch nur eingebildet. Vielleicht hat er dagegen getreten. Ja, das kann schon mal zur Aggression kommen. Weißt du, jetzt wird es wieder kalt, jetzt sind sie alle wieder angepisst. Ja. Oh, was eine Menge Ingwer da liegt. Ingwer? Es gibt aber auch noch. Schwarzwurzel. Rettich. Rettich, oh, da wäre ich aber Rettich. Alter. Ach ja, da haben wir schon von unseren Enten erzählt. Nee, haben wir noch nicht. Demnächst ist wieder DuckFuckD. Ja. Kurz DFD. DFD. Ja. Ja, das ist. Ich habe ihn ja letztes Jahr verpasst. Was machen die Enten? Ja, du warst dabei gewesen. Ja, ich habe es gesehen. Also der Erpel nimmt Anlauf im Gewässer und fliegt auf die schwimmende weibliche Ente von hinten auf und stößt sie mit dem Kopf unter Wasser. Fantastisch. Ja, ich habe es nicht gesehen. Geile Geschichte. Wo war ich da? Und das war der DuckFuckD. Der DuckFuckD. Heute war es ja schon annähernd. Ja, heute ging es schon in die Phase. Aber es war nur Kopf hoch, Kopf runter. Erstes oder zweites Date? Nicht beim ersten Mal, bitte. Ja. Heute hat man noch so ein bisschen geshakert, von wegen so, ach, sei doch nicht böse. Komm, schwimm dir ein bisschen hinterher. Ja. Geh doch nicht weg. Ich will ja nur kuscheln. Also entweder hat sich die weibliche Ente mal wegbewegt oder der Erpel. Ich glaube, der Erpel war einfach nur blöd gewesen. Ja. Die hat sich so oft umgedreht. Der ja, hätte ja mal. Vielleicht ist ja auch schwul. Man weiß es ja nicht so genau. Dann hat es ihn doch beleidigt. Ich sag's ja. Was, nur weil es ihn beleidigt hat, wird er schwul? Nein. Sie hat vielleicht eine Anspielung gemacht, dass er schwul ist. Ach so. Ja. Das könnte natürlich sein. Du schwuler Erpel, du. Genau, du schwuler Erpel. Du willst immer nur ins Po-Loch. Ja, aber wie soll das denn gehen? Gerade mit der Geschichte mit den... Stimmt dir dann das Po-Loch unter Wasser? Oder wie? Was wird denn das jetzt hier? Immer diese Leute aus Bad Homburg. Moment mal. Das ist doch unglaublich. Mann, das geht auch nicht. Ich spiele mit meiner Ehre. Ja, aber echt, ey. So. Prinzipiell bin ich mir ganz sicher, dass das ein Offenbacher war, der in Bad Homburg sich ein Auto gemietet hat. Oder für eine Bad Homburger Firma arbeitet. Ja, das kann auch sein. Ja. Um dann hier quasi das HG-Nummernschild ein bisschen durch den Breit zu ziehen. Vielleicht einfach nur illegal angeschraubt. Das kann natürlich auch sein. Das kann ja auch sein. Es gibt derer Möglichkeiten viele. So, jetzt nochmal auf das Po-Loch. Ich habe dazu nicht mehr Erklärung. Hast du ein Glück, dass wir gleich am Bahnhof sind. Ich habe dazu nicht mehr Erklärung. Ich sag ja nur, vielleicht, naja, vielleicht hat die weibliche Ente zum schwulen Erpel gesagt. Hau schon mal. Und daraufhin war er voll beleidigt. Das heißt, die alte Diva. Wir sind gleich am Bahnhof. Das heißt, so langsam kommen wir dem Ende entgegen. Dem Ende, ja. Ente. Er hat Ente gesagt. Und dann gucken wir einfach mal, was das hier gibt. Genau. Und abschließend möchte ich sagen, es fängt an zu schneien. Auch ganz leicht. Ja. Naja, immer sachte. Es ist immer sachte, ja. Genau. Naja, dann schauen wir mal. Wenn du morgen wiederkommst mit der Bahn. Dann. Und es wieder so klappt, dann... Ja gut, dann ist das ein klassisches Ergebnis. It's a classic. Geht wieder weiter. Ja. Ja, dann muss ich jetzt wohl... Du musst jetzt mal genau den Ausknopf drücken. Also, auf Done. Dann, wenn du irgendwo Done siehst, drückst du mal da drauf. Ne? Ausschalten. Bis dann. Sie haben Ihr Ziel erreicht.